Was heißt stehlen? Stehlen heißt fremdes Gut unrechtmäßig gegen den Willen des Besitzers nehmen, wenn ein Vollbesitzer der Vernunft ist und zu Recht dieses Gutes nicht beraubt werden will. Ein bisschen kompliziert, aber damit ist alles gesagt. Ja. Fremdes Gut unrechtmäßig gegen den Willen des Besitzers nehmen. Manchmal kann man Sachen vom anderen benutzen oder überhaupt nehmen, wenn man sein Einverständnis voraussetzen kann und so weiter. Ja. Dass eben ein Vollbesitzer einer Vernunft ist und zu Recht, wie man das auch heißen will, das Gut nicht beraubt werden will. Genau, aber manchmal ist eben unvernünftig und gerecht, wenn der andere nichts hergeben will. Das ist ein Sonderfall dann.